Intellektintelligenz, freiheitsraubende Dekadenz. Man erwartet stets zu viel, der Tod ist Ziel, unser aller Lebensspiel. Mein Leben scheint eben erdig. Wasserflaschen lieblos tröstend, mit Tränen gefüllt. Schlafend, träumend, Ohren betäubend gebrüllt. Vergleichend, gestorben, Leben verdorben. Glotzende Augen schwingen an mir vorbei. Mein Alltag ist gefüllt allein mit zwei leeren Betthälften. Artikulieren ist ein Fremdwort. Kalt warm, Mädchen schwarm. Ich will an einen anderen Ort. Der helle Schein des Kosmos zieht mich hinfort. Mein Leben scheint eben erdig. Mein Leben scheint eben erdig. You judge me like a book by the cover. Come take a look, come closer. Come closer. Haven't you learned how to act? Haven't you heard how to react? Haven't you ever felt love? Haven't you ever seen a black dove? Intellekt, Intelligenz, ihr seid das, was mich begrenzt. Ihr erwartet viel zu viel, das Leben hat nur den Tod als Ziel. Blaue Augen, dunkles Haar, mein Leben scheint so wunderbar. Mein Leben ist daneben eben völlig zerstört. Ich werde nur von den Falschen begehrt. Es ist das Falsche, was ihr an mir verehrt. Große Weinfässer mit meinen Tränen befüllt. Verkaufe meine Gefühle gekühlt und gegrillt. Unterschwellig aufgehoben und mit Vorurteilen garniert. Ich habe mir selbst ein schönes Leben garantiert. Doch ihr macht es mir zunichte und seid darüber pikiert. Mein Leben ist nun eben eine Hügellandschaft. Mein Leben scheint eben erdig. Mein Leben scheint eben erdig. Wasserflaschen lieblos tröstend mit Tränen gefüllt. Schlafen, träumend, Ohren betäubend gebrüllt. Doch ihr macht es mir zunichte und seid dann darüber pikiert. Mein Leben ist eben nur neben eine Hügellandschaft. Intellekt, Intelligenz, freiheitsraubende Dekadenz. Man erwartet stets zu viel, der Tod ist Ziel, unser aller Lebensspiel. Mein Leben ist nun eben eine Hügellandschaft. Mein Leben scheint eben ehrlich. Mein Leben scheint eben ehrlich. Mein Leben scheint eben ehrlich. Mein Leben scheint eben ehrlich. Mein Leben scheint eben ehrlich. Mein Leben scheint eben ehrlich.